Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart. For lockdown, go lockdown. Yo, you sweet like Fantown, Fantown. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Use the tell a mellow. Finally, a time. Hitmix mit DJ Enrico Ossendorf. Das ist mehr Abwechslung. mastifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Play the game. cherry red, master roses that she lay. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Yeah. at stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Hallo, hier ist Ansgar Borgmann aus dem Radio Kiepenkerl-Morgenteam und zack, ist schon September. Wahnsinn. Und der neue Monat, der macht sich gleich mal beliebt, kommt mit einem Wochenende um die Ecke. Ein Wochenende, an dem einiges los ist im Kreis Coesfeld. Eine Übersicht gibt es für Sie wie gewohnt online bei uns in der App und im Web. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Unter anderem am Wochenende ja Anotopia, Deutschlands größtes Fantasy-Festival. Die Parklandschaft zwischen der Burg Lüdinghausen und der Burg Fischering verwandelt sich in eine ganz eigene Welt. Mehr dazu Freitagmorgen bei uns um 7:15. Ansgar Borgmann und das Morgenteam, Radio Kiepenkerl. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Body 10, touch 10, energy 10, 10 out of 10. Body 10, touch 10, energy 10, 10 out of 10. You're moving with a dime, double out of line, look so good, should be a crime. Running your mind all day and all night, wanna kiss me with the sun don't shine. Wow, wanna devour, me boy, I might get wet, bring a towel. I'm gonna Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T90, booty me. From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? Miss the way it used to be. 1T90, booty me. Music's the odyssey. Yeah. It's here for you, for me. Just listen, find the magic key. Listen up. Music's the odyssey. Yeah. It's here for you, for me. Just listen, let your life be free, free, free. Listen up. Perfect stranger, 'cause I could use someone. chasing you. No, there ain't